Heute ist ein schöner Tag. Wir gehen in den Zoo. Schauen uns all die kaputten Tiere an. Sackgassen der Evolution. Wir machen Fotos, Fotos im Zoo. Heute ist ein schöner Tag, wir gehen in den Zoo. Schauen, was die Pinguine tun, schauen, wie die Giraffen lange Hälse haben. Schauen, wie der Pfau sein Rad macht. Wir machen Fotos, Fotos im Zoo. Heute ist ein schöner Tag, wir gehen in den Zoo. All die kaputten Tiere, sie sind zwar süß, aber Sackgassen der Evolution. Daba, daba, daba, daba, ab nur mit dem Show. Den Fotos, Fotos im Zoo. Heute ist ein schöner Tag, wir gehen in den Zoo. Wir gehen in den Zoo. Wir gehen in den Zoo. Neueste Platte, Resuyat.